wofür wir kämpfen. Wofür wir kämpfen, ist nicht weit hergeholt. Es ist von dieser Welt einfach und mit Händen zu greifen. Der Sozialismus ist kein Wunschtraum. Er ist, was allen vor Augen schwebt, das zum Glück Erforderliche. Er lässt durchaus zu wünschen übrig. Er bleibt Menschenwerk. Das zeichnet ihn aus vor vielen Entwürfen. Er verlangt nichts Menschenunmögliches. Alle sind aufgefordert, mitzumachen. Die Großen haben ausgespielt. Viel Kleinarbeit ist nötig, frühes Aufstehen und Anstrengung nach Maß. Doch geht's voran, Schritt für Schritt, eins ums andere.